1. Dies ist ein Prophezeiung über Mob, in einer einzigen Nacht werden Aaron Kerr Mob überfallen und vollständig zerstört. 2. Die Bewohner Dieben sind zu ihren hohen Heiligtumen hin aufgestiegen, zu weinen, waren ganz Mob auf dem Nebo und in Medeba klagt. Als ich in tiefer Trauer haben sie sich die Kopfe kohlgeschoren und die Bart abgeschnitten. 3. In den Strassen tragen sie Trauergewander, und auf den Dachen soe auf den öffentlichen Platzen erheben allorts klagen und vergießen reichlich Tränen. 4. Die Stadt die Hespen und Elil klagen so laut, dass er geschrei bis nach Jahaz zu horen ist, infolgedessen schreien selbst die bewaffneten Männer Moabs vor Angst, die Hares vor Furcht zittert. 5. ICH beklage Moab zu tiefst, dessen Flutschlinge bis nach Zor und zum dritten Egler ziehen, den der Aufstieg nach Luhith word unter Tranen bewultigt, und auf dem Weg nach Horenheim erheben sie Lords klagen über die Erlatin zerstören. 6. Denn die Gewasse von Nimrim sind zu Odland geworden, die das Grave dort, die Pflanzen verwelken und Jegliches Grund verschwunden ist. 7. Aus diesem Grund transportieren die überliebenden Eier verbliebenen Gutteren vorrat über den Wadenbach, sich in Sicherheit zu bringen. 8. Denn das Klagen durch drink das gesamte Gebiet Moabs, so das sein Gehul bis nackiglaim und zum Brunnen Elim Weiderholt. 9. Denn die Gewasse Diamond sind mit Blut gefüllt, daich Weiteres Unglück über Diamond Bridge, in dem ICH einen Lohen, ein Symbol für Zerstörung, über die Entkommen in Moabs und den Rest des Landes sende.